Ich hab mehr Brüder als Sven. Kommt euch an und Moritz blockt mich trotzdem. Der Monster-Blocker! Er gibt mir 5. Gib mir 5. Und grinst sein Grinsen. Philipp kommt und will mit Moritz reden. Aber der ist noch mit mir beschäftigt. Ich check, ob Philipp neue Narben hat. Terry will den Ball und versucht wieder einen seiner lächerlichen Dunks. Ich kann ihn nicht ausstehen. Den schwarzen Gott mit der kaputten Schulter. Ich ziehe mich zurück und Philipp kann ihn nicht mit Moritz reden. Ich warte auf Octane, der sich seit 2 Wochen ausklingt. Und als er endlich auftaucht, fragt er nur: Hey Alter, wie geht's? Alles bestens, wie läuft's bei dir? Ich bin voll fett, Mann. Vor 2 Jahren hätte ich geschworen, dass Okta das Zeug nicht anrührt. Er gibt mir seine Packung UCB und setzt voraus, dass ich den Rest selbst dabei habe. Und natürlich habe ich Bock auf einen Shot mit Okta. Dass ich danach keinen Ball mehr treffe, ist mir egal. Sie kennen das, ich darf mir das erlauben. Octai schiebt sich den Joint verkehrt um in den Mund. Und wie immer habe ich Angst um seine Zunge. Unsere Hände formen den Trichter. Sein. Mein Mund an der anderen Seite. Er atmet aus. Er atmet ein. Ich atme ein. Ich atme aus. Alter, du bist ein Huhn. Ein Huhn? Ein Huhn. Ich bin ein Huhn. Daran habe ich mich gewöhnt. Moritz erzählt mir das. Terry ist bei mir wohnt, weil er nicht zurück in seine Wohnung kann. Seine Aufenthaltsgenehmigung ist abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, was das mit der Wohnung zu tun hat. Terry fotografiert gern okay und er mag Kinder. Und die Kleine, die über ihm wohnt, also die ist vielleicht 11 oder so. Und auf die passt er manchmal auf. Neulich hat er sie fotografiert. Die Kleine erzählt jetzt, dass Terry sie fotografiert hat. Und dass sie sich ausgezogen hat, weil Terry das so wollte. Ich sage, dass das voll daneben ist, weil ich keinen Bock habe zu widersprechen. Und jetzt? Jetzt schicken sie sie zum Psychiater, weil die Mutter ihr auch nicht glaubt. Die Kleine ist verknallt in Terry, deshalb erzählt sie den Scheiß. Terry braucht jetzt einen Job oder muss heiraten. Wegen der Aufenthaltsgenehmigung. Aber seine Alte macht voll Stress wegen der Kleinen. Keine Ahnung, wie Octa es schafft, die Hookshots zu versenken. Moritz wartet auf irgendwas und ich kapiere nicht, dass er auf mich wartet. Dass ich was unternehme. Also was ist? Hast du einen Job? Ich habe einen Job, aber kein Job für Tyree. Für mich sitzt Tyree schon im Flugzeug. Philipp zieht sein T-Shirt aus. Ich starre auf den Namen. 15 cm. Rechts neben dem Nabel. Was ist jetzt? Was soll schon sein? Wegen Tyree. Kleine muss zum Psychologen. Ja, hab ich doch gemeint. Ich versuche seine Augen zu fixieren und natürlich weicht er aus. Ist doch okay, wenn er erstmal bei dir wohnt. Klar, Mann, aber er braucht den Job. Kann er fotografieren? Idiot, ich hör mich um. Er gibt mir fünf. Der Monster-Blocker. Und ich fange wieder an, Philipps Narben zu zählen. Während Docker in der Luft eine Pirouette dreht und trotzdem noch den Ball ins Netz bringt. Crisis. Mariah. Wir gehen zu Moritz. Weil meine Mutter um die Zeit immer Abendessen macht. Ihre Haut hat die Farbe der blondierten Haare. Sie zieht an ihrer Zigarette und hat nur Augen für Moritz. Deswegen bin ich mitgekommen. Tyree, Philipp und Oktay lassen sich sofort bedienen. Und ich frage, ob ich erstmal duschen kann. Ich seife mich gerade ein, als die Tür aus dem Rahmen getreten wird und irgendein Idiot den Vorhang zur Seite reißt. Ich starre in die Fresse von dem Feldjäger, der mir seine Knarre an die Schläfe drückt, die aber abrutscht wegen der Seife. Er hält mich immer noch für den Richtigen, packt mich am Handgelenk, das schmal genug ist, um dran hängen zu bleiben. Tyree steht in der Tür und sagt, "You got the wrong man, sir." Der Feldjäger greift sich ein Handtuch und versucht mich zu enttarnen. Keine Chance. Ich bin es nicht. Die Mutter bleibt ganz ruhig und erklärt ihm, dass sie keine Ahnung hat, wo Moritz ist. Ich trete den Fucker nicht in seine Eier. Und Feldjäger 2 kapiert endlich, dass sie es versaut haben. Philipp holt Moritz aus dem Bettkasten raus. Und es ist klar, dass die Mutter jetzt gern mit ihm allein wäre. Ihn endlich ausgiebig beschützen will. Oktay bot ein paar Tüten auf Vorrat. Vor 2 Jahren sah er noch aus wie ein Junge. Ich sitze neben Philipp, der was vom Ficken erzählt. Moritz tippt sich sein Knie. Der Arzt hat ihm Basketball verboten, weil eine Muskelfaser gerissen ist. Und ich sage, halt dich dran, sonst spielst du Rollstuhl-Basketball. Sag mir, ich soll aufhören zu ficken, ich hör auf zu ficken. Sag mir, ich soll aufhören Basketball zu spielen und ich piss dir ins Gesicht. Wann immer du willst, denke ich mir. Slippery when wet. Dass wir rauskommen. Die Mutter zählt jetzt schon die Stunden. Es wird eine lange Tour. So viel ist klar. Und ich hab keine Ahnung, ob ich das überlebe. Tyree erzählt mir was von einem schwarzen Jungen aus Südafrika, den sie aus einem Ghetto retten und nach Deutschland verschicken, wo er auch nicht glücklich wird und sich die Kohle zusammensucht, um wieder zurückzukommen. Ich kann kein Englisch und weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich erinnere mich daran, dass Philipp was am Laufen hat und frage ihn, was läuft. Aber er behauptet, dass mich das nichts angeht und ich lasse ihn in Ruhe. Der Schweiß tropft von meinen Augenbrauen aufs T-Shirt. Und Oktay erklärt mir, dass Türkisch eine einfache Sprache ist. Aber ich hab keinen Bock, sie dir beizubringen. Der Security Officer besieht Tyrees Dealerblick und sein Köter ist auch nicht darauf getrimmt. Er sabbert durch seinen Maulkorb und ich stelle mir vor, wie ich den durch einen gezielten Tritt zwischen seine Zähne bekommen kann. Draußen ist es noch heißer als im Zug. Nur dass sich hier die Guardian Angels gegenseitig nach Drogen und Waffen abklopfen. Berufsethos. Philipp klaut einem seine rote Mütze und spielt Frisbee mit Oktay. Der Typ schreit rum, aber die Guardians haben andere Probleme, weil sie bei einem ihrer Engel ein Messer finden. Ich bilde mir ein, dass es Philipp gehört. Zünde mir eine Kippe an und setze den Serienkillerblick auf. Der schützt immer. Falsch verstanden. Kriegst du nicht, verstehst du? Ich bin mehr Chris als Cross. Wir ziehen in Richtung Dogfood. Es gibt einfach zu wenig Sauerstoff, um in den Schuppen reinzugehen. Ich hole ein paar Bier und Cola für Moritz. Leg ein Stück Fleisch in Cola und am nächsten Morgen ist nichts mehr da. Nichts mehr da. Ich weiß, aber Alkoholiker war ich schon, danke. Die Jungs fangen an, den Mädels hinterher zu gucken. Häuptling Tyree wirft die Fangarmaugen aus. Die ersten Idioten fallen darauf rein und dealen den verzuckerten Schnee in einer Nebenstraße an. Während ich schmiere stehe. Okay, Tyree, ich stehe schmiere. Ich bin dein Engel und behüte dich. Ich breite meine Flügel aus und winke dir die Bullen ran. Dir haben sie schon vor langer Zeit das Hirn weggekickt, Tyree. Ich bin dein Engel. Ich habe keinen Job für dich. Ich buche dir den Rückflug gratis. Und aus der Geschichte kannst du dann endlich deinen Film machen. Ich gebe Tyree das Zeichen und der Verarschte zieht Leine. Tyree gibt mir 5. Ich kann kein Englisch. Er kapiert's und hält sein Maul. Oktay und Moritz bemühen sich um 2 Girls, die nicht interessiert sind. Philipp wartet auf seine neue Königin. Ich wette, sie kommt nicht. Ich kann von der Seite durch sein Lakers-Trikot sehe und denke, dass eine weitere kleine Narbe über seiner linken Brust warte, nicht schlecht wäre. Vielleicht leihe ich mir sein Messer und bemühe mich selbst irgendwann. Moritz stellt mir Mike vor. Und ich frage, ob sie nach ihrer Geschlechtsumwandlung vergessen hat, ihren Namen zu ändern. Moritz lacht, aber diese Mike holt aus. Ich fange den Schlag ab und entschuldige mich. Moritz zieht mich zur Seite. Und wir wissen, was eigentlich dein Typ ist. Ich muss aufpassen. Moritz ist meine Bank in dieser Posse. Vor 2 Jahren dachte ich, Okta ist die Bank. Was ist los mit dir? Kein Interesse. Bist du schwul oder was? Sicher? Moritz Faust auf meiner und sein Grinsen. Du bist witzig heute Abend. Philipp vergisst, dass er was mit einer Königin am Laufen hat. Bring mir ein Bier und will reingehen. Er steht schon beim DJ. Du quatschst ihn voll. Ich brauche einen Moment, um mich an das 70s-Licht zu gewöhnen und lasse mich unter der Disco-Kugel mit Tupac ein. Wahrscheinlich, weil ich kein Englisch verstehe. Am hinteren Tresen steht Erik. Man sieht nicht, dass ich rot werde. Wenn er hier aufreißt, hat er sich den falschen Laden ausgesucht. Vielleicht will er sich umbringen. Mittlerweile hängt meine ganze Posse am Rand der Tanzfläche und zeigt allen, dass wir eine Posse sind. Ich wechsle ein paar Worte mit einer Esther, um ihr Freiraum zu verschaffen. Sie fragt, ob du öfter hier bist. Kommt drauf an. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin unsichtbar. Aber anfassen kann man dich. Kommt drauf an. Ist ziemlich kompliziert, oder? Nein, ich dachte, du könntest mir gefallen. Und, gefall ich dir? Weiß nicht. Bist du blind? Wahrscheinlich ja, ich hab meinen Hund verloren. Ich hol uns was zu trinken. Sicher. Bist du dann noch hier? Riskier's einfach. Sie lächeln mich an und es wirkt weniger blöd, als ich dachte. Moritz gibt Philipp 5. Und sie zeigen mir ihre Daumen. Octane Tanz, sein Trapper Shooting Tanz für Notorious B.I.G. Vor 2 Jahren hat er sich vielleicht noch überlegt, ob er Anwalt werden soll. Von hinten legt sich ein Arm um meine Hüfte und ich erwarte erst das Geruch. Aber als ich meinen Kopf zu ihr drehe, sehe ich Erik. Und gegen sein Lächeln hat Esther einfach keine Chance. Ich sage, ha, und will ihn abfahren lassen. Habe den Serienkillerblick wegen meiner Posse. Aber Erik behauptet, gut dich zu sehen. Was soll's? Du redest sonst auch nicht mit mir. Sonst bringe ich dir deine Drinks an den Tisch, das ist was anderes. Ich glaube, du hast dich verirrt. Anscheinend nicht. Ich bin nicht allein hier. Schon gesehen, lass uns rausgehen. Du hast es nicht kapiert, Mann. Sein beschissener Arm liegt immer noch auf deinem Rücken. Moritz stellt sich neben mich. Ich will irgendwas. Weil ich bescheuert bin, stelle ich ihm Eric vor und Esther drängt sich mit 2 Wodka Lime dazwischen. Philipp hat sich mittlerweile mit Tyrese Freundeskoks vollgekommen und läuft mit seiner Hand im Hosenbund rum. Der Stroboskop liegt auf seinen Kelvins. Die Hip-Hop-Beats entspannen mich nicht wirklich. Ich werde also in den nächsten 5 Minuten die Kontrolle verlieren. Ich weiß nicht, welche Hand sich gerade auf meinem Arsch ausruht. Wie Moritz seine Zunge in das Ohr der schwarzen Schönheit bekommen hat. Was die kahle Fratze von Tyree will. Warum Octai und Philipp schon in ihrem Rücken stehen. Ich verdrücke mich aufs Klo, weil ich überlegen muss, wie ich hier aussteigen kann. Erik fängt mich ab und fragt, ob ich mit ihm auf eine Reise gehen will. Er zeigt mir seine Woody Woodpeckers. Und es ist klar, dass ich nicht Nein sagen kann. Eine halbe Stunde reicht, um uns dahin zu bringen. Aha. Aber ich kann nicht einfach 30 Minuten vor dem Pissbecken stehen bleiben. Tari, Octai und Philipp stecken die Köpfe zusammen. Und Moritz holt endlich seine Zunge aus dem Ohr und erklärt, dass das Vanessa aus Detroit ist. Ich kann kein Englisch. Begnüge mich mit einem Hi Vanessa. Esther drückt sich mit ihren Titten gegen mich und Erik grinst. Den nötigen Vorrat an Wasser schon oder mal. Tari signalisiert uns den Abgang. Draußen steht die Luft still. Draußen steht die Luft still. Draußen steht die Luft still. Esther und Vanessa wollen wissen, was jetzt so läuft. Und in meinen Händen fängt langsam das Kribbeln an. Wir bleiben in Bewegung und mischen uns unter die Leute auf der Straße. Erik weicht nicht von meiner Seite. Aber er kümmert sich jetzt um Esther. Moritz lässt seine Finger nicht von Vanessa. Sie cool bleibt und ihn auf Abstand hält. Obwohl er ihr erzählt, dass er der Monster-Blocker ist. Und bin ungefähr 3 Meter groß. Ich kann jetzt meinen Arm um Philipps Schulter legen. Und obwohl ich nur die Narbe von der Pockenimpfung erwische, greife ich viel tiefer in ihn rein. Moritz will wissen, was abgeht. Und natürlich grinse ich ihn an. Erzähl ihm was von Esther. Es gibt nicht nur eine Königin, mein Lieber. Sie laufen immer wieder rum. Man muss sie nur entdecken. Ich weiß, du hältst mich für ein Freak. Aber das ist völlig ungefährlich für dich, meine ich. Du kannst dich drauf verlassen. Auf mich. Und ich sage dir, ich habe keine Ahnung, was du am Laufen hast. Aber Esther ist die Königin. Na gut, eine Prinzessin. Sie ist eine Prinzessin und du bist der Prinz. Kapier? Also ich bin einfach kein Prinz. Ich bin mehr der Minister oder sowas. Also absolut kein Prinz. Weil der Prinz bist du. Esther, das Prinzesschen, die will natürlich den Prinzen. Und du bist der Einzige, der hier ein Prinz ist. Verlass dich drauf. Alter, was ist los mit dir? Ich denke, dass ich dir jetzt Esther zeige. Fick die Fotze selbst, Mann. Kein Interesse. Ich grinse immer noch und bleibe am Rot der Sparkasse hängen. Meine Bank heißt jetzt Sparkasse, die ist wirklich überall. Erik, gib mir die Wasserflasche. Und er ist genauso schön wie Philipp. Eigentlich noch schön. So neben mir. Und während ich ihn trotzdem nicht umarme, sehe ich Okta mit Esther. Die beiden lachen und er mit seiner Hand in ihren Haaren. Vor 2 Jahren war er der Prinz. Wie habe ich das gemacht? Fragt Erik. Ich bin 5 Jahre alt und entdecke die Welt. Bevor ich mit dem Finger darauf zeigen kann, sagt Erik schon dasselbe. Wir geben uns 5. Wir geben uns 5 und natürlich bleiben unsere Hände ineinander hängen. Wir sind die Nachrot und es ist uns egal, wenn sich einer umdreht. Wenn sich einer umdreht. Wenn sich einer umdreht. Mir so scheißegal, Mann. Und Terry nutzt seinen Zug in die Raumstation McDonald's. Terry nutzt seinen Zug in die Raumstation McDonald's. Terry nutzt seinen Zug in die Raumstation McDonald's. Terry nutzt seinen Zug in die Raumstation McDonald's. Ich bleibe mit Erik vor dem Aquarium auf dem Bürgersteig sitzen. Das ist eine echt putzige Posse, mit der du da rumziehst, Lars. Putzig, schön, schön. Keine Ahnung, was du meinst. Ich meine, dass das hier ein Wunder ist. Und sie keine Ahnung davon haben, von gar nichts. Es ist ein Wunder, dass du hier bist. Das hättest du viel früher haben können. Ach, vergiss es. Du bist auf einem anderen Stern. Für den bekomme ich kein Ticket. Er guckt zu den übereinander geschichteten Leuchtreklamen hoch und sagt... Konika. Toga. Fuji. Glaub ich nicht. Ich stelle mir das Licht in Las Vegas vor. Hält man nicht aus. Glaube ich auch nicht. Das wäre absolut schön. Yeah. Fahren wir hin? Fahren wir hin. Esther setzt sich neben mich und ich denke, dass sie in den Rinnstein kotzt. Aber sie berührt mich nur mit ihrem Oberschenkel. Und es ist mir egal, weil ich mit Erik nach Las Vegas fahre. Sie erzählt, dass sie mit dem Briefchen Koks von Tyree auf dem Klo war, aber das noch nie gemacht hat. Ich war so aufgeregt, scheiße, und ich hab alles vergessen, was Okta mir gesagt hat, mit dem Röhrchen und so. Und da hab ich einfach meine Nase reingehalten, dieses Tütchen, und hab voll reingezogen. 2 Mal oder so. Und dann war immer noch was in dem Tütchen und ich denk, ich hab alles falsch gemacht. Und geh wieder raus und sag Okta, dass ich's nicht ganz geschafft hab. Und er guckt nach und lacht sich tot. Der lacht sich einfach tot, weil ich aus Versehen 4 dicke Lines verdrückt hab, weil ich keine Ahnung hatte, Mann. Und die sagen mir einfach nicht, ob ich jetzt sterbe, ob das gefährlich ist oder sowas. Scheiße, Mann. Kapier ich jetzt? Sag du mir das mal. Mir ist voll schlecht. 4 Lines. Oh Mann, was passiert denn jetzt mit mir? Hilf mir doch. Du musst mir doch helfen, Lars. Hüttenkäse. Das ist voll Hüttenkäse. Erik meint, es ist Hüttenkäse. Und Esther fängt das Heulen an. Also nehme ich sie in den Arm und erkläre ihr, dass Hüttenkäse voll in Ordnung ist. Und Oktay sowieso. Und dass sie was mit ihm rauchen soll, weil das immer hilft. Sie fragt, echt? Und ich sage, Klar, Oktay macht das schon. Der will dich, also kümmert er sich eh um dich. Eigentlich wollte ich ja dich. Ja, schon. Aber Oktay, ich meine, es ist viel besser mit Oktay, ich schwör's. Ich geh also wieder rein, ja? Sicher. Sie fragt noch, was das mit dem Hüttenkäse bedeuten soll. Weil sie keine Ahnung hat, dass jetzt ihr Gehirn so aussieht. Geht's los. Als ich endlich diese Araber bemerke, die die Köpfe zusammenstecken, um ihre Verabredung zu treffen. Das ist nicht unser Terrain. Das gibt Ärger. Oh. Erik zeigt mir gerade einen Turm aus Spiegelglas mit der leuchtenden Schrift darin. Aber ich sage ihm, dass hier diese Araber rumturnen und ich glaube, sie wollen Stress machen. Ich nehme die Wasserflasche, um sie in der Raumstation aufzufüllen und um meiner Posse zu stecken, dass sich da draußen was anbahnt. Tariq kennt die Araber. Sie sagen ihm, er soll sich verpissen. Philipp steht neben ihm und fummelt mit den Fingern an seinen Ohren rum. Weil er nichts versteht. Weil er sein Messer ziehen will. Weil er eine Königin zu rächen hat. Tyree hält ihn zurück und erklärt den Arabern, dass es kein Problem gibt, weil alles cool ist. Der Araber-Boss ist sich nicht sicher. Aber er verzieht sich mit Tyree, um das auszuchecken. Erhöhter Pulsschlag, keine falsche Bewegung. Ein Wort von Philipp und es bricht was los. Erhöhter Pulsschlag, eine falsche Bewegung. Vanessa findet das nicht lustig und wird von Moritz nach Hause gebracht werden. Aber Esther fängt doch noch an zu kotzen und sie bekommt was zu tun. Eine falsche Bewegung, ein Wort von Philipp und es bricht was los. Wir haben unsichtbares Publikum. Jeder, der vorbeikommt, will stehen bleiben, aber sie verlangsamen nur ihre Bewegungen. Keiner will da reingezogen werden. Wir haben unsichtbares Publikum. Jeder, der vorbeikommt, will stehen bleiben, aber sie verlangsamen nur ihre Bewegungen. Der vorbeikommt, will stehen bleiben, aber sie verlangsamen nur ihre Bewegungen. Wir haben unsichtbares Publikum. Jeder, der vorbeikommt, will stehen bleiben, aber sie verlangsamen nur ihre Bewegungen. Der vorbeikommt, will stehen bleiben. Ich merke, dass ich auf der falschen Seite stehe, dass ich auf einmal mitten unter den Arabern stehe und ihnen Zigaretten anbiete. Wir rauchen zusammen und einer will wissen, was meine Hose gekostet hat, wo ich diese geile Reebok her. Vielleicht müssen wir uns jetzt die Fressen einschlagen, weil sie meine Hose haben wollen. Aber als ich sage, Second Hand, 20 Mark, grinst der nur und hält mich für einen Freak. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Also erkläre ich ihm, was für ein Schwachsinn das ist, wenn wir uns hier gegenseitig anmachen. Weil ich einfach keinen Bock auf so eine Scheiße habe. Und er erzählt mir, dass sie nur nervös sind, weil sie wegen der Bullen ihren Stoff in irgendeinen Blumenkasten werfen mussten. Und vergessen haben, in welchen. Dass sie ihren Stoff nicht finden können und außerdem so ein paar Glatzen in der Gegend rumlaufen, die sich in ihr Geschäft einmischen. Und dass wir mit dem ganzen Mist sowieso nichts zu tun haben. Aber sicher ist eben sicher. Es ist offensichtlich, dass ich verdammt vertrauenswürdig bin. Und selbst Philipp kapiert, was für ein guter Minister ich bin. Als Tariq zurückkommt, interessiert sich kein Mensch mehr für sein Verhandlungsergebnis. Und ich rauche noch eine mit dem Araber-Boss, bevor klar ist, dass wir jetzt in die eine Richtung und die Araber in die andere Richtung abziehen. Philipp will zurück ins Dogfood. Und den anderen ist das egal. Also gehen wir zurück. Wo wir natürlich die Araber treffen. Und Tyree muss seinen Puderzucker in Moritz Cola schütten, wenn er unseren Frieden nicht gefährden will. Verzeiht, dass wir uns ausklinken, Kleiner. Erik. Ich erinnere mich an ihn, weiß aber immer noch nicht, wie ich mich ausklinken soll. Ich frage ihn, ob er noch Woodies hat. Was ich nicht peinlich finde. Also tanze ich mit Erik und er umarmt mich. Und alle können das sehen. Es sind ca. 25 Glatzen, die Ladenschirme und die Tür stehen einfach in den Haufen rennen. Aber lieber Kind, ich sehe die Araber, ich sehe meine Posse, ich sehe die Glatzen. Ich bin unsichtbar. Erik manövriert mich unter einen Tisch und legt sich über mich. Bässe und Augen, anderer Sound, Scratch mit Baseballschlägen, der Dieter schreien und der Dieter scherben. Ein Fischer Körper, immer wieder Augen, Erik auf dem Knochen, für die Woche von der Nase, die bricht, Licht aus, Scratch, Wasser, aber Spur und Erik zu, keine Namen, Araber und Glatzen. Der Beat der Schreie, der Beat der Scherben. Ein flüssiger Körper und immer wieder Augen, Erik schauen und Knochen. Nehmen mir die Faust auf einer Nase, die bricht. Nehmen mir die Faust auf einer Nase, die bricht. Faust auf einer Nase, die bricht. Licht, Augen, kein Wasser, aber Spur und Erik. Keine Namen. Araber und Glatzen, Terry und Philipp, shut. Aber lieber kein Fly und erst der Kunst. Sheriks Hand über meinen Augen und sein Kopf auf meinem sein Kopf auf meinen Sirenen, das Martinshorn und Mannschaftswagen. Neu Beat, neues Spiel. Mit dem Tisch raus und ausweichen. Fliegende Arme, die grünen Männer mit Knüppeln und Helm. Die Lichter, die Spieler, was spielt das? Ich bin 3 Meter groß und zeige meiner Posse die Hintertür. Wir gehören nicht dazu. Wir erwischen den Bus nach draußen. Die Achterbahn. Erik hat das voll im Griff. Wir sind 2 ganz normale Facher. Die haben Samstagabend durch die Stadt laufen. 2 Touristen, die sich mit ihren Wasserflaschen an jeder Sehenswürdigkeit erfreuen. Alles, was ich an Krankenwagen und Ordnungskräften zusammenzieht, missachtet uns. Wir kommen über die Grenze und niemand ist verletzt. In einer Seitenstraße haben sie für uns 2 Kinosessel vor ein Haus gestellt, mit Ausblick auf ein Lampengeschäft. Erik zündet die Kippen an und wir können endlich in Ruhe rauchen und uns die Lampen angucken. Ist mit dir alles in Ordnung? Lars? Alles bestens. Sicher? Ja. Siehst du die blaue Lampe da? Blau. Absolut blau. Hast du schon mal Sex mit Woody gehabt? Nein, mit dir habe ich überhaupt noch keinen Sex gehabt, weil ich einfach nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Also ich habe keine Ahnung, wie ich dich überhaupt ansprechen soll, weil ich immer nur in dieser Bar sitze und dich anstarre und dir dann Trinkgeld gebe und dabei fast im Boden versinke, weil ich dir wahrscheinlich scheißegal bin. Weil da 1000 andere sind, die du haben kannst und das hat nichts mit mir zu tun. Also was soll der Scheiß? Nein, ich hatte noch keinen Sex mit Woody, was völlig absurd ist, weil klar ist, wie geil das wäre. Und wenn ich jetzt mit dir ficken würde, fahren wir bestimmt nie nach Las Vegas. Was wir sowieso nie machen, aber so erst recht nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich zu entscheiden, weil ich hier einfach sitze und mir diese Lampen angucke. Ich frage mich immer, warum dieser Typ so bescheuert ist und es nicht mal schafft, seine Fresse zu einem Lächeln zu verziehen. Wenn er mir das Trinkgeld gibt, weil ganz klar ist, dass er anders als die 1000 Fucker ist. Und ich scheiß drauf, wenn er sich trotzdem so dämlich anstellt. Wenn er mich ficken will, braucht er keinen Woody dazu. Weil das eine ganz andere Geschichte ist, auf einem anderen Planeten. Und du bekommst jedes Ticket, das du willst. Ich frage mich, wie Siegfried und Roy das machen. Ficken die sich selbst oder ihre Silbertiger? Die binden sich ihre Schwänze mit Schnürsenkeln ab, damit sie überhaupt einen hochkriegen. Und dann sind sie so erschöpft vom Abbinden, dass sie sich nicht mehr erinnern können, was sie jetzt damit anfangen sollen. Glaubst du wirklich? Ich bin mir sicher. Wow. Das ist nichts im Vergleich zu den Flussaalen. Es kann 12 Jahre dauern, bis die geschlechtsreif sind. Und dann schwimmen sie 5000 Kilometer in die Saragossa-See. Und da erst kriegen sie wirklich ihre Geschlechtsteile. Dann laichen sie und sterben. Und die Larven wandern dann wieder 3 Jahre lang bis nach Europa oder Nordafrika. Und dann sind sie irgendwann Aale und werden geschlechtsreif und schwimmen wieder zurück. Und laichen und sterben. Alle Aale werden in der Saragossa-See geboren und sterben da. Und kein Mensch weiß warum. Wahnsinn. Vielleicht. Ich meine, das ist Wahnsinn, dass man das tut, weil man das tun muss und es nichts gibt, was einen daran hindert. Bei den Aalen ist das so. Wahnsinn. Hüttenkäse. Die ficken nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Wie viele Kilometer sind es bis nach Las Vegas? Ich glaube nicht, dass man da hinschwimmen kann. In einem Haifischkäfig vielleicht. Nevada. Da ist überall Wüste. Die Wüste ist nicht das Problem. Die Haie sind das Problem. Haie fressen keine Aale. Haie fressen Hüttenkäse. Wenn mich keiner abholt, werde ich für den Rest meines Lebens auf diesem Kinosessel sitzen und mir das Schaufenster ansehen. Erik fängt an zu lachen. Und als unsere Zungen aneinander geraten, geht das durch den Körper. Es ist gut, weil er nicht sabbert. Ach, überhaupt ist dieser Kuss groß. Weil Erik jetzt auf mir sitzt und meine Hände unter seinem T-Shirt durch die Haut fahren und seine Hände jeden meiner Wirbel mit Strom versorgen. der durch die Blutbahn jagt. Komisch, dabei spüre ich hier eindeutig echte Spannung. Rein sexuelle Spannung zwischen uns beiden. Ach so. Du bist das, Wiener Mann. Wir brechen auf. Ich muss die Posse finden, um zu checken, ob noch andere leben. Wir treffen Oktay, Esther und Vanessa vor uns im Laden. Oktays rechte Hand ist geschwollen und Vanessas Fingernägel sind abgebrochen. Eric holt Kaffee. Und Oktay sagt: Hey, Alter, wo bist du gewesen? Ich hab den Überblick verloren. Was ist mit deiner Hand? Die ist an einem Helm hängen geblieben. Ich hab dich nirgendwo gesehen. Und Esther sagt, er lag unter einem Tisch. Aber er hat uns den Ausgang gezeigt. Schnipsel. Sie versucht mich anzupissen. Oktay, ist das egal? Er ist froh, mich zu sehen. Und ich bekomme wieder Luft. Vanessa fragt, ob ich Geld für ein Taxi habe. Aber ich will wissen, was mit Moritz, Philipp und Tyree los ist. Wir können nur warten. Vanessa sieht mich an und ich habe kein gutes Gefühl dabei, weil dieser Blick nichts anderes bedeutet als: Warum? Warum machst du bei dieser Scheiße mit? Warum bin ich hier? Was bist du für ein Typ mit einem Knutschfleck am Hals nach so einer Schlägerei? Ich setz mich neben sie. Sie erzählt mir was von, wovon ich höchstens ein Drittel verstehe. Aber es beruhigt mich. Erik reicht mir den Kaffee von hinten und flüstert mir ins Ohr. Ja, ich will hier weg, weil wir von einem anderen Trip sind. Er versteht nichts, weil ich selbst nicht verstehe. Aber ich kann hier nicht weg, weil das vielleicht was mit Überleben zu tun hat. Zumindest bilde ich mir das ein. Ich erwarte ein Lachen und seinen Abgang. Aber er schmatzt mir ins Ohr und bleibt. Oktay fragt, bist du schwul oder was? Und Erik sagt, möglich, warum nicht? Und Esther sagt, von wegen möglich. Vor 2 Jahren hätte Oktay es vielleicht geglaubt. Jetzt hält das für einen schlechten Witz. Vanessa ist mit ihren Nägeln beschäftigt. Ich drehe Oktay einen Joint, weil er seine Hand kaum noch bewegen kann. Eric halbiert einen Woodpecker. Die Überdosis. Aber was soll's? Endlich taucht der Monsterblocker mit den beiden anderen auf und lässt sich feiern. Tyrees linke Augenbraue ist geplatzt. Und irgendetwas stimmt nicht mit Moritz Knie. Aber sie finden, dass die Sache verdammt gut gelaufen ist, weil wir so cool drauf waren und wir alle rausgekommen sind. Philipp erzählt, wie er der einen Glatze mit dem Messer durchs Gesicht gefahren ist. Und ich sehe die Narben vor mir. Frage, ob er was abgekriegt hat. Er zieht sein Lakers-Trikot hoch und zeigt uns einen kleinen Schnitt unter seiner Brustwarze. Über dem Herz macht uns seine Moves vor, die wir vom Streetball kennen. Ich bin zu gut, Mann, zu schnell, alles klar? Alles klar. Oktay holt ein paar Sixpacks von der Tankstelle. Moritz versucht Vanessa zu beruhigen, die sich den Abend anders vorgestellt hat. Ach ja? Wir machen uns auf den Weg zum Park, um den Sonnenaufgang abzuwarten. Wir sitzen und liegen in einem Krater bei den alten U-Bahn-Ausgängen. Die Jungs sind immer noch mit ihren Geschichten beschäftigt und schaukeln sich hoch. Ich frage mich, was Vanessa und Esther sich von ihnen erwarten, was ich von ihnen will. Philipp sieht die beiden Typen als Erster. Sie müssen sich verirrt haben. Und sie sind zu besoffen, um uns rechtzeitig zu bemerken. Oktay lädt die zwei auf ein Bier ein. Sie erzählen was von einer geilen Schlägerei im Dogfood, bei der sie mitgemischt haben wollen. Tyree, Moritz und Philipp geben sich Zeichen, die ich nicht verstehe. Moritz verpisst sich in Richtung Tankstelle. Alle klicken mit ihren Flaschen zusammen. Und ich warte darauf, dass sich der Himmel vor mir verfärbt. Philipp sitzt neben einem der Typen und spielt mit seinem Messer rum. Sie wollen wissen, was für eine ausgeflippte Posse wir sind, mit Negern und Türken und so. Tyree grinst so und fragt, ob sie vielleicht ein bisschen Koks wollen. Er macht ihnen ein paar Lines zurecht. Moritz kommt zurück und hat einen Kanister dabei, den er neben sich und Vanessa stellt. Die zwei Typen hängen über dem Koks und ziehen sich die Lines rein. Als Tyree und Philipp aufspringen und jeweils einem der beiden die Arme nach hinten verdrehen. Sie haben keine Zeit zu schreien, weil Oktay ihnen mit der gesunden Faust aufs Maul gibt. Moritz verschnürt ihre Hände auf dem Rücken und stopft ihnen die Pappe vom Sixpack in die Fressen. Dann kümmert er sich um ihre Füße. Tyree und Philipp halten sie noch immer fest. Sie geben sich 5. Und Esther sagt, hört auf. Tyree drückt einem den Kopf zurück Und Philipp schlitzt mit dem Messer sein T-Shirt in der Mitte durch. Moritz reißt den Stoff in Streifen. Oktay bringt den Kanister und öffnet den Verschluss. Moritz hält die einzelnen Stofffetzen. Und Oktay drängt sie mit Benzin. Philipp und Tyree wickeln die Benzinlappen um den Kopf von dem Typ ohne T-Shirt. Einen nach dem anderen, bis der ganze Kopf umwickelt ist. Vanessa schreit Moritz. Niemand kümmert sich um sie. Tyree zerrt den Benzinkopf hoch, stellt ihn auf seine Füße. Der pisst sich in die Hose. Alle stehen vor ihm. Nur Erik und ich und der andere Typ, dem die Tränen durchs Gesicht laufen. Wir sitzen noch. Esther fragt, das war's jetzt, oder? Oktay legt seinen Arm um ihre Schulter. Die blaue Stunde, alles blau. Oktay übergießt den Reststoff mit Benzin. Moritz stopft ihn in eine leere Flasche und gibt sie Philipp. Philipp geht mit Terry ein paar Meter zurück. Freiwurflinie und hält die Flasche hoch. Terry nimmt das Feuerzeug und dreht mit seinem Daumen das Rädchen gegen den Zündstein. Terry entflammt den heraushängenden Lappen. Philipp holt aus und fragt, treffe ich, ich öffne die Augen und sehe einen roten Feuerball im blauen Himmel. Vanessa bringt ihre Jacke über seinen Kopf, wirft ihn zu Boden. Philipp, Oktay, Tyree und Moritz verschwinden hinter der Kuppe des Kraters. Esther bei Vanessa. Vanessa versucht, den Stoff aus seinem Gesicht von seinem Kopf zu entfernen. An einer Stelle klebt er im Fleisch fest. Ich krieche zu dem anderen und binde ihn los. Esther muss sich wieder übergeben. Vanessa sagt ihm, dass es nicht so schlimm ist, dass er Glück gehabt hat. Vanessa und Esther helfen den beiden hoch und bringen sie aus dem Park raus. Erik liegt auf einer Bank und starrt in Richtung Sonnenaufgang. Das Ende der blauen Stunde. Ich setze mich zu ihm, ohne ihn zu berühren. Im Blut der Flussaal ist ein ziemlich starkes Nervengift. Deswegen werden sie geräuchert und gekocht, damit das Nervengift zerstört wird. Hast du das gewusst, Lars? Ich habe es nicht gewusst. Ich sage ihm, dass ich nach Hause gehe. Von der Brücke aus kann ich den Streetballplatz sehen. Moritz und Philipp. Tyree, der einen Dank versucht. Oktay. Vor 2 Jahren hat er auf diese Zeit noch geschlafen. Hüttenkäse von Tim Staffel. Eine Story in 12 Musiktracks, erzählt von 5 Rappern. Mit Danny Bruder, Jörn Hethke, Chris Schreiner Onaduja, Idil Badar und Ken Jepsen. Komposition Heinrich Carstens, Jörn Hethke, Danny Bruder und Kenny Martin. Regie Paul Plamper. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1999.